Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Rock Nation oder Mission Impossible 5 sagt eigentlich schon alles aus. Seit 15 Jahren hat Tom Cruise den guten Ethan wiederbelebt und kommt in regelmäßigen Abstand auf die Leinwand, um zu zeigen, dass er auch mit über 50 noch tipptopp fit ist und null gealtert und überhaupt immer noch zum Actionstar geeignet oder quasi geboren ist. Und zwar zu Recht, muss man einfach sagen, zu Recht. Man könnte grundsätzlich darüber philosophieren, warum inzwischen fast alle großen Actionstars immer noch aktiv sind, obwohl sie inzwischen kaum noch jemand unter 50 ist von ihnen, außer ganz wenige Nachwuchsleute, aber die meisten haben es ja trotzdem immer noch gut drauf. Und Mission Impossible 5, was soll man dazu sagen? Es gibt natürlich, es hat ja in dem Werdegang verschiedene Regisseure, verschiedene Ansätze, immer mal so ein bisschen Bewegung gegeben. Es gab dann, war schon mal fast verheiratet, der gute Ethan. Dann ist die Frau natürlich logischerweise in große Probleme gekommen. Das ist ja sozusagen, das bedingt ja den Job. Und das hat auch wiederum den Vorteil, dass es also jedes Mal auch einen neuen weiblichen Star gibt, der nicht nur attraktiv, sondern kämpferisch mit beiträgt, schon wie das im ersten Teil der Fall war. Zwischendurch war das ja mal ein bisschen abgeschwächt. Dann hat sich ja um ihn herum eine Truppe herausgebildet, die ja nicht wegzudenken ist. Also der weibliche Star ist auswechselbar. Das ist ja auch ein, auch darüber ließe sich wieder philosophieren, warum die weiblichen Stars nie diesen Treuefaktor bekommen, wie das ganz selbstverständlich alle großen Leute hier von Ving Rhames, also dass die einfach, die gehören einfach dazu, die gehören von Anfang an dazu, die will man sehen, aber die Mädels, die müssen eben immer mal wieder neu sein. Auch das könnte man jetzt kritisch anmerken und damit könnte man im Grunde genommen die Blockbuster-Philosophie grundsätzlich in Frage stellen und damit könnte man auch Mission Impossible 5, ich sag's jetzt mal, in den Skat drücken, um das mal einfach zu sagen. Aber ich kann es nicht leugnen, ich habe mir den Film auch im Kino schon angesehen und er kommt rüber. Er bringt's einfach. Also es ist schwer zu erklären, aber vielleicht immer durch den zeitlichen Abstand, aber sie schaffen es immer wieder, obwohl es eigentlich immer um dasselbe geht, da irgend so ein Plan und dann wird irgendwie werden die Personalien getauscht und ganz klar, wenn er da am Anfang mit dem Flugzeug da irgendwie sich mit den Händen an irgendeine Tür festhält und das schon mal losfliegt, dann müssen wir über Realismus nicht reden, das war ja schon auch bei diesen anderen Folgen der Fall, die ja dann irgendwelchen Hochhäusern spielten, wo ja dann irgendwie vom Winddruck auch nicht viel zu merken war. Also kurz und gut, die biologischen oder sagen wir mal besser gesagt, die realmenschlichen Gesetze der Schwerkraft werden sowieso immer außer Kraft gesetzt. Das kennen wir aber auch von anderen Franchises, wie unsere geliebten Car Racing Franchise, die ja schon in Teil 7 angekommen sind. Aber das ist eigentlich auch wieder nichts, auch sekundär. Es ist das Tempo, der Tempowechsel. Es gibt mal die überzogene Action, dann gibt es diesen entspannten Aufbau, dann gibt es dieses gemeinsame Zusammensein, dann gibt es diese Situation, diese klassischen, wo man wieder fast unmöglich irgendwo einbricht. In diesem Fall etwas, wo also das Wasser zum falschen Zeitpunkt und in letzter Sekunde und man im Grunde so lange kann kein Mensch den Atem anhalten, schon gar nicht, wenn er sich die ganze Zeit dabei auch noch bewegt. Aber spielt alles keine Rolle, es bleibt immer spannend und dann gibt es diesen zentralen Punkt mit der Oper. Das Opernhaus, die Stadt, das ist einfach, das strahlt wiederum Ruhe aus und man hat irgendwie das Gefühl, der Film findet zusammen und es ist, und genau das macht Mission Impossible 5 aus. So wie die meisten seiner Vorgänger, da gibt es ein paar unterschiedliche Qualitäten, aber Teil 4 hatte auch entsprechend hohes Niveau und man muss einfach sagen, wenn man von wirklich sehr, sehr guter Unterhaltung sprechen will, à la Hollywood, und das kann ich jetzt mal ganz wertfrei sagen, nachdem ich ja schon die philosophischen Ansätze am Anfang angedeutet habe, dann ist Mission Impossible 5 einfach ein klasse Film und äußerst empfehlenswert.